Nein, es soll geht in den Platz. Wir wollen den Dach in die schwarze Fenster gebannt. Die Welt ist warm, vorher können sie leider nur nicht sehen. Hinter dem Lokal, die an uns den Schleier aufgehen. La la la la la la la la la la. Scheiß Emo! La la la la la la la la la la. Scheiß Emo! La la la la la la la la la la. Scheiß Emo! La la la. Sagt ihr wollt woanders sein, auch seid ihr nicht gleich. Schlagt und enge Hosen, frisch geschminkt, kopiert und bleich. Ihr drückt schon den Charakter aus, seid hardcore und cool. Wir nennen sowas lächerlich, erbärmlich, dumm und schwul. La la la la la la la la la la. Scheiß Emo! La la la la la la la la la la. Scheiß Emo! La la la la la la la la la la. Scheiß Emo! La la la. Emos haben den Scheiß im Tour. Scheiße! Scheiße! Emos haben den Scheiß im Tour. Scheiße! Scheiße! Emos haben den Scheiß im Tour. Scheiße! Scheiße! Emos haben den Scheiß im Tour. Scheiße! Scheiße!